Manchmal abends, da wird es um uns still und wir denken noch einmal an jenen Tag, der den Zauber der ersten Liebe nahm. Das mach's gut, wo eine Welt in uns zerbrach. Ja, wenn der Abend kommt, wir weinen, wir weinen. Ja, wenn der Abend kommt, wir weinen, wir weinen. Ach, wir sagten, ich liebe niemals mehr. Doch die Nächste und der Nächste kamen bald. Oftmals haben wir wieder uns getrennt, aber Tränen gab's nie mehr, es ließ uns kalt. Doch wenn der Abend kommt, wir weinen, wir weinen. Ja, wenn der Abend kommt, wir weinen, wir weinen. Damals waren wir im Kopf wohl noch nicht klar. Aber manchmal, da denken wir noch heut, dass die erste Liebe doch die größte war. Denn wenn der Abend kommt, wir weinen.